wir ein und du siehst den Sonnenschein. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, dank dem Herrn alle Zeit. Wenn du fährst mit deinem Auto und auf einmal bleibt es stehen, zu der Sitzung kommst du sicher viel zu spät. Wenn du anfängst dann zu klagen, weil auch gar nichts scheint zu gehen, dann vergiss nicht, mach aus Sorgen ein Gebet. Dank dem Herrn alle Zeit, dank dem Herrn alle Zeit, dann geht Freude bei dir ein und du siehst den Sonnenschein. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, dank dem Herrn alle Zeit. Wenn du siehst, die Preise steigen und dein Geld zum Kauf nicht reicht, aber du noch manches dringend nötig hast. Wenn du denkst, wie soll es werden, es ist alles nicht so leicht, dann vergiss nicht, einer trägt mit dir die Last. Dank dem Herrn alle Zeit, dank dem Herrn alle Zeit, dann geht Freude bei dir ein und du siehst den Sonnenschein. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, dank dem Herrn alle Zeit. Wenn du dich sehr oft allein fühlst und kein Freund mehr um dich ist, niemand dir in solchen Zeiten Hilfe gibt. Wenn du fort bist von Verwandten und du sie so sehr vermisst, dann vergiss nicht, es gibt einen, der dich liebt. Dank dem Herrn alle Zeit, dank dem Herrn alle Zeit, dann geht Freude bei dir ein und du siehst den Sonnenschein. Dank dem Herrn, dank dem Herrn, dank dem Herrn.